seinen Weg, um wegzuspülen, was zwischen uns und Gott steht. Nur in dir ist die Schuld getilgt. Du bist das Opfer, das für alle Zeit gilt. Es ist uns nur ein Name gegeben, der die Rettung bringt. Er ist unser Licht, er ist das Leben, das den Tod bezwingt. Nur in dir bin ich ganz befreit. Die Fesseln sind gesprengt durch deine Wahrheit. Nur in dir macht das Leben Sinn, denn durch dein Wort begreif ich jetzt, wer ich bin. Es ist uns nur dein Name gegeben, der die Rettung bringt. Er ist unser Licht, er ist das Leben, das den Tod bezwingt. Jesus Christus, du bist dieser Name, nur du kannst befreien. Alles, was ich bin und was ich habe, soll auf dich gegründet sein. Jesus.